Ein gutes neues Jahr wünsche ich.

21.30 Uhr, HR3 Radioservice A3, Frankfurt Richtung Köln, zwischen Frankfurter Kreuz und Kelsterbach-Stau nach einem Unfall. Die beiden rechten Fahrstreifen sind gesperrt. We'll be right back. Mitglied, den Roman, den Jörn, den Atta und den Heiko. 8 Miles High. We'll be right back. Zeit. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ihr seid in der Samstagsstimmung. Geht ihr noch alle weg? Ich bin auf jeden Fall heute Abend noch in Alsfeld. gravity is, right? I mean, y'all do know what gravity is, right? That force that keeps our 2 feet, face, back, ass, ears, knees on the ground. Something like a God-made magnet. Scientists say, if you jump, you falling, keeps you from flying, unless you got an engine or wings. Now I say, there's other ways to jump and stay real high. No one force or thing is gonna hold me down. I know some secret way to fly. Watch me. Just watch me. Watch me. Von Josh Wink auf Ovum Records. Don't push me. Don't push me or featuring Ursula. Ah, die Ursel. With my spirit and six senses. No. There ain't no laws of physics when I float and fight and dream to stay above. Stay alive. What? You forgot I knew how to fly? Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Bye. Ja, der Josh Winter spielt auch am 7. Februar an einem Samstag im Omen zusammen mit Dritter Raum. Die machen eine Live-Performance. Kennen wir sie auch. Man kennt sie auch nur von live, oder? Uhr H3 Radioservice A3 Frankfurt Richtung Würzburg zwischen Hößbach und Weibersbrunn. Fahrbahnsperrung nach einem Unfall, 5 Kilometer Stau. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Frankfurter Kreuz und Kelsterbach. Stau nach einem Unfall, die beiden rechten Fahrstreifen sind gesperrt. Und hier noch ein Veranstaltungshinweis: Die Given House Party am 15. Februar findet statt in der U-Bahn-Station Miquel a Dickes Allee. Und dabei sind DJ Rush, Ian Pooley, Pascal Fios, Frank Lorbeer, Tony Rios, Atta, Heiko, MSO und OB und Spro und DJ Rush und ein Pulli fangen auch gleich am Anfang an. Wird eine fette Party, kommt hin, alles klar, bis dann. We'll be right back.

22.30 Uhr HR3 Radioservice A3 Frankfurt Richtung Würzburg zwischen Hößbach und Weibersbrunn Fahrbahnsperrung nach einem Unfall, 5 Kilometer Stau. Und weiter geht's in der HR3 Club Night heute Abend mit Sven Feeth. We'll be right back. 23 Uhr, H3 Radioservice A3, Frankfurt Richtung Würzburg zwischen Hößbach und Weibersbrunnen, Fahrbahnsperrung nach einem Unfall, 5 Kilometer Stau. Und weiter geht's in der H3 Club Night heute mit Sven Feeth. What?

We'll be right back. 23.30 Uhr, HR3 Radio Service. Wir haben keine Meldungen und wünschen weiterhin eine gute Fahrt.

nächste Woche fahre ich erstmal in Urlaub, bin eine Zeit lang weg und komme im März dann wieder. Bis nächstes Mal bin ich im Omen am 6. März. Und am 21. März wieder mit mir Club Night. Macht's gut und auf Wiederhören.